Zweites Kapitel. So sehe ich auch im Ernst nicht, warum es im guten oder schlimmen Verstande eine Querfrage heißen könnte. So muss mein Herr ich Ihnen sagen, dass es wenigstens eine unzeitige Frage war, weil sie die Lebensgeister auseinanderstöberte und zerstreute, deren Tun es war, dass sie Hand in Hand den Homunculus begleiten und ihn wohlbehalten nach dem Platze führen sollten, der zum Empfang bestimmt war. Der Homunculus, mein Herr, in was für einem possierlichen Lichte er auch in diesem leichtsinnigen Jahrhundert im Auge der Torheit oder des Vorurteils erscheinen mag, dem Auge der Vernunft in wissenschaftlicher Untersuchung ist und bleibt er ein Wesen, das durch Rechte beschützt und beschränkt wird. Die feinsten Philosophen, welche im Vorbeigehen gesagt den weitesten Verstand haben, ihre Seelen stehen im umgekehrten Verhältnis zu ihren Untersuchungen, Klammer zu, zeigen uns unwidersprechlich, der Homunculus ist erschaffen von eben derselben Hand, gezeugt nach eben dem Laufe der Natur, begabt mit eben den lokomotiven Kräften und Vermögen wie wir. Besteht wie wir aus Haut, Haar, Fett, Fleisch, Venen, Arterien, Sehnen, Nerven, Knorpeln, Knochen, Mark, Gehirn, Drüsen, Zeugungsteilen, Säften und Gelenken und ist ein Wesen von ebenso großer Geschäftigkeit und im vollen Verstande des Wortes ebenso wahr und wahrhaftig unser Nebengeschöpf als der Lordkanzler von England. Man kann ihm Gutes tun, man kann ihn beleidigen, er kann Recht nehmen und geben. Kurz, er hat alle Vorzüge und Ansprüche der Menschheit, von denen Tullius, Puffendorf oder die besten Sittenlehrer zugeben, dass sie aus diesem Stande und Verhältnisse entspringen. Nun aber, mein lieber Herr, wenn ihm, da er seinen Weg alleine fortsetzen musste, ein Unfall zugestoßen wäre, oder er wäre davor aus Angst, die einem so jungen Wanderer ganz natürlich ist, ganz außer Atem in seiner Herberge angelangt, die Stärke seiner Muskeln und Mannheit abgenutzt, bis zur Dicke eines Zwirnsfadens, seine eigenen Lebensgeister in unbeschreiblicher Unordnung, und hätte er sich in diesem jämmerlich zerrütteten Zustand der Nerven 9 lange, lange Monate niedergelegt, wäre alle Augenblicke im Schlaf aufgefahren oder hätte lauter schwere und ängstliche Träume gehabt. Ich zittere, wenn ich daran denke, was für ein Grund zu 1000 Schwachheiten gelegt worden wäre, sowohl am Leibe als am Gemüt, die hernach keine Geschicklichkeit weder des Arztes noch des Philosophen hätte wieder völlig in Ordnung bringen können.